Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Okay. Okay. Wir haben heute den 7.1. die Sitzung der AGÖA. Ich bin Olarius und mache das Ganze hier als Sitzungsleiter. Großartig, nicht wahr? Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt alle das Pad gefunden. Jo. Kann das noch jemand vielleicht posten? Wally, du bist übrigens gar nicht da. Das geht gar nicht. Steht entschuldigt. Ja, es hat sich schneller erübrigt. Ereignet. Gut, das Protokoll von letzter Woche, ich habe drüber geschaut, nichts gefunden, was mich erstaunt hat. Hat irgendwer was zu meckern oder genehmigen wir das? Dann genehmigen wir das. Tagesordnung habe ich vergessen. Tagesordnung wird aber gerade erst erstellt, von daher können wir sie nicht genehmigen. Das heißt, jetzt werden deine Sachen da reingeschrieben. Gut, Mitgliederab- und Zugänge. Hat jemand keinen Bock mehr? Oder möchte jemand ganz dringend dazugehören? Oder schweige für immer. Ist das alleine reden. Das ist manchmal etwas nervig. Einen Bericht aus der Fraktion haben wir heute nicht, weil der Ingo immer noch im Urlaub ist. Teamberichte. Hat jemand spezielle Berichte? Also wir haben am Samstag besprochen, dass wir jetzt irgendwie Sprecher einrichten, aber das haben wir noch nicht gemacht. Kann jemand vom Samstag noch was berichten, weil ich wegen Pressearbeit ja nicht dabei sein konnte? Nein. Also das Problem ist folgendes. Der Bernd hat das ein bisschen geleitet und ein bisschen auch so einige Sachen dazu in einem Pad angelegt. Dieses Pad findet man... Moment. Das ist, glaube ich, das 442er. Sollten auch alle mal gelesen haben. Pack das mal hier rein. Unter was packe ich denn das jetzt rein? Gehört eigentlich zum Sonstigen. Schaut mal unter Sonstiges. Aber Bernd kann heute nicht da sein, deswegen würde ich diese Sachen nochmal irgendwie weiterschieben wollen, da er definitiv der Zuständige ist im Presseteam jetzt für die Organisation. Ansonsten kann natürlich gerne jemand, der nicht ich bin, mal kurz zusammenfassen, was wir so besprochen haben am Samstag. War ja durchaus ganz kreativ. Vielleicht Uwe, vielleicht Leonie. Hallo Leonie übrigens. Oder Stefan. Keiner sagt was. Nicht viel. Ja, ich bin im Moment ein bisschen sprachlos, in der Tat. Ich war nicht darauf vorbereitet, jetzt was dazu zu sagen. Ich kann mal gucken, ob ich meinen Notizblock auf die Schnelle finde. Ja, ich hab mir nur das notiert, was ich zu tun habe. Was ich auch noch nicht getan habe, wo ich jetzt dran bin. Also ich würde so ein bisschen so Workflow-Sachen machen. Also so vorbereiten, Strukturen, wie wir verschiedene Sachen in Zukunft bearbeiten wollen. Wir haben am Samstag eben quasi verkündet, was wir schon mal vorbereitet hatten, dass Bernd sich halt hauptsächlich um Struktur und Organisation der AGÖA kümmert und ich der Ansprechpartner für die Kreise sein werde. Beziehungsweise für die Bezirke und so weiter, auch für die AKs. Und und unser Pressesprecher, den wir nicht haben, für die Sachen, die jetzt direkt die Presse betreffen. Ansonsten haben wir, ja, schön, Leonie. Ich kann ja mal kurz durchgehen, was ich mir an Stichpunkten notiert hatte. Wir hatten ja drüber geredet, wie wir so ein bisschen verhindern können, dass alle irgendwie in alle möglichen Richtungen kommunizieren und bei der Presse dann nur so eine bunte Kakophonie ankommt. Da waren die Ansichten gemischt, inwieweit man daran was ändern kann. So als Ansatz oder als Punkte, die man beachten sollte, hatten wir, dass wir die Trennung von Bundes-, Landes- und regionaler Ebene stärker kommunizieren wollen, auch erklären wollen an die Pressesprecher von KVs oder so und dann schauen, dass das ein bisschen eingehalten wird, dass also Bundesthemen zum Beispiel nicht in lauter PMs von Kreisverbänden rausgehen, dass wir dazu auch mit spezifischen Verteilern arbeiten wollen, halt angepasst für die einzelnen Ebenen. So ein bisschen die Erkennbarkeit der offiziellen Kanäle schärfen. Und was wir in Angriff nehmen wollten, ein Treffen in der nächsten Zeit mal zu machen und dann tatsächlich mal zu planen für die Zeit bis zur Wahl oder fürs nächste Quartal, was wir da eigentlich so machen wollen, um nicht immer nur so wochenweise hier durchs Pad zu hecheln. Dann wurde angesprochen, dass es gut wäre, ein Tool für den Workflow zu haben, halt eben Aufgaben zuweisen zu können, übernehmen zu können, dass man dann auch sieht, wer was macht, bis wann Sachen erledigt werden müssen und so. Also ja, sowas wie für Projektplanung, To-Do-Listen und so, sowas ähnliches wie Trello vielleicht. Da wollte dann jemand, der ja gleich hier schreien kann, sich drum kümmern, da mal was zu basteln oder auszusuchen. Da habe ich mir nicht notiert, wer das machen wollte. Ja, dann. Bernd wollte ein Trello anlegen. Genau. Dann war Wut nochmal darauf hingewiesen, dass es wichtig wäre, dass Infos an einem zentralen Punkt zusammenlaufen, also im Idealfall beim Pressesprecher dann. Und dass wir auch bekannt machen müssen, wer anzusprechen ist. Also da wurde auch nochmal auf die RedTube-Abmahnsache eingegangen, dass es da auch gar nicht so klar war, wenn man sowas hat, wem man das denn jetzt eigentlich zutragen sollte. Gut, das hätte eigentlich auf Bundesebene gehört, aber eben auch auf Landesebene wollen wir klar machen, wer Ansprechpartner jeweils ist für Sachen. Und da kam dann auch, auf die Website aufzuhübschen und halt ähnlich wie es die AG Technik hat, ein übersichtliches Portal zu machen, sodass Leute dann direkt sehen, ich will das und das, da muss ich den und den ansprechen. Ja, das müssen wir auch aktuell halten. Ich denke, das hält viele davon ab, bisher sowas zu nutzen, wenn es irgendwo steht. Und dann als letzten Punkt habe ich mir noch notiert, dass wir, wenn wir irgendein großes Thema haben im Land, das eigentlich auf Bundesebene gehören würde, dann eine klarere Ansage von der Bundespresse fordern wollen, ob die dafür Zeit haben oder Kapazitäten oder das übernehmen wollen oder nicht, damit wir uns dann halt überlegen können, ob was auf Landesebene rausgeht oder ob wir uns darauf verlassen können, dass es oben bearbeitet wird. Hätte ich mal eine Frage zu. Zum Realtreffen. Wir sehen uns doch wahrscheinlich alle auf dem TDPA. Und dieses dauernd hin und her reisen ist natürlich mühsam. Wollen wir das nicht auf dem TDPA machen? Das mit dem TDPA ist mal so ein Problem, weil da auch eine ganze Menge andere Slots angeboten werden und viele von uns auch andere Sachen machen wollen. Ich denke, das kann auch im Mumble klappen, wenn man einen Termin hat und sich darauf vorbereitet, dann auch nochmal dran erinnert, so eine Woche vorher oder so, dass man bitte vorbereitet kommt. Dann fände ich das auch besser, als wenn wieder alle durch die Gegend reisen müssen. Und ich denke, am TDPA sind die meisten wirklich schon irgendwo eingebunden. Also nicht, dass man sich da in dem Rahmen nicht auch nochmal irgendwie treffen kann oder so, aber ich fände es ungünstig, jetzt da ein wirkliches Arbeitstreffen anzusetzen, wo was bei rumkommen soll, was Größeres. Das wird ein bisschen eng vielleicht, stimmt. Ich mische mich kurz ein. Wir haben gesagt, dass das Protokoll alle machen. Das heißt nicht, dass alle nichts schreiben. Das ist wohl wahr, bloß ich kann im Moment nicht schreiben. Gut, ist die Frage, das, was du jetzt gerade so grob aufgezählt hast, was ja interessant war, könntest du das in Worte fassen und ins Protokoll hecheln? Gerade ungern. Ich kann es irgendwann nachtragen, aber meine Hand macht Probleme. Ich versuche im Moment gar nichts zu schreiben. Okay, ansonsten haben wir die Aufnahme. Danke. Ja, gut. Bei der Bundespresse hätte ich noch was dazu zu sagen. Der Harry Hensler wollte mich da mit eintragen, wo ich nichts gegen habe. Es ist so, dass im Moment bei der Bundespresse ein bisschen Verunsicherung herrscht, aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Und da jeweils bei solchen Sachen dann klare und feste und bindende Zusagen zu kriegen, dürfte im Moment etwas schwierig sein. Ich könnte gerne jeweils nachhaken, aber ich würde mich da nicht drauf verlassen wollen. Kannst du deine Einwände mal etwas präzisieren? Das war mir jetzt nicht ganz klar. Nur schwer und ungern, weil es personenbezogen ist. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weißt du? Namen sind völlig irrelevant, rein die Funktionalität. Heißt das, dass die Bundespresse im Moment nicht handlungsfähig ist und wenn irgendwas wäre, die Länder und Kreise keine Antwort kriegen könnten? Nein, handlungsfähig absolut nicht. Nur die Zuverlässigkeit, das hat Wutze ja auch schon mal gemerkt mit seinem RedTube-Gate, ist nicht zuverlässig. Und da soll was geändert werden, aber ich weiß nicht, wie schnell das geht. Also ich habe am Samstag ungefähr ja deutlich über eine Stunde mit der Anita gequatscht und da kam natürlich auch das Gespräch auf diese Geschichte mit dem Abmahn-Leak und ja, es war ganz interessant, auch mal die andere Seite zu hören. Ja, ja, es gibt da verschiedene Seiten und wie gesagt, es ist im Moment einiges in der Diskussion. Einige sind unzufrieden und selbstverständlich agiert die SG-Presse im Großen und Ganzen zuverlässig. Aber je nachdem, wie viel dann auf sie zukommt und wie wichtig das von jemandem erachtet wird, würde ich mich da im Moment ungern drauf verlassen. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Entschuldigt, dass ich da so vorsichtig bin, aber muss sein. Nee, ist ja absolut in Ordnung. Ja, ist ja eine öffentliche Sitzung mit Aufnahmen und allem drum und dran. Muss man nicht alles beitreten, das ist richtig. Gut. So viel zum Thema Transparenz. Nee, das hat nichts mit Transparenz zu tun. Nur ich kann schlecht konkreter werden, wenn ich keine Namen nennen will. Und das will ich nicht. Und insofern müsst ihr euch einfach damit zufrieden geben. Selbstverständlich arbeitet die SG-Presse zuverlässig und ordentlich. Nur, wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt und viel ist, dann ist nicht gesagt, dass Länderprioritäten dann auch gleichzeitig Bundesprioritäten werden, auch wenn sie es sein sollten. So, sagen wir es mal so. Ja, okay, das ist ja eine Selbstverständlichkeit, das liegt ja in der Natur der Sache, dass die Bundespresse auch eine Art Gatekeeper-Funktion wahrnimmt. Also das ist jetzt ja dann keine große Neuigkeit. Ja, es ist nur ärgerlich, wenn was abgeblockt wird. Ja, aber da muss man schlicht und ergreifend manchmal dann auch der Bundespresse sozusagen zugestehen, wenn sie denn entsprechend gebrieft ist von allen Seiten, dass sie da die Entscheidung trifft, hopp oder top. Aber gut. Ja. Würde ich es noch in den Raum stellen wollen, dass ich manchmal etwas seltsam finde, wie sie gebrieft ist, aber das ist okay. Wir reden da sicherlich nochmal drüber. Ja, also das ist ja hauptsächlich Eigenorganisation, die noch kommen muss. Ich würde jetzt gerne ein bisschen stärker darauf gehen, was wir noch so heute in der Sitzung zu tun haben. Wie gesagt, die Organisation liegt jetzt in Bernds Händen und der ist nicht da. Ich habe hier noch Presse, offene und geplante PMs. Dazu gehört eigentlich normalerweise auch gewiesene PMs. Da hatten wir jetzt die den Europakandidaten, die Europakandidaten-PM, die hauptsächlich Paki geschrieben hat und die wir dann wieder mit sehr vielen Händen irgendwie in Form gebracht haben. Und gut. Geplant, offene ist eigentlich jetzt nur, dass wir irgendwann einen den Europawahlkampf natürlich anfangen müssen. Das schreibe ich auch mal eben da rein. Wir haben auch noch was, ne? Ja, was denn? Zu TTIP sind ja einige Videos fertig und es wird auch schon überall rumgepostet, dass wir eine Pressemitteilung dazu schreiben, was da gemacht wird, was da schon, also beziehungsweise was schon gemacht worden ist. Und dass wir das zusammen mit NGOs und gemeinsam angehen, jetzt verstärkt und möglichst auch europaweit über sämtliche Sprachen. Ja, das ist sehr schön. Was ist jetzt der Landesbezug? Wie bitte? Was ist der Landesbezug? Das TTIP geht bis in die kleinste Kommune. Selbstverständlich können wir da auch eine Pressemitteilung zu schreiben. Wenn ich das richtig gesehen habe, war heute bundesweit ein in Arbeit, die aber nicht fertig geworden ist, weil schon in der Überschrift Fehler waren oder irgendwas. Und wenn wir uns als Land auf sowas draufhängen, dann müssten wir da einen wie auch immer gearteten Landesbezug zu schaffen. Und sei es dann eben nur, dass das lange Statement vom Bruno durch einen TTIP-Fachmann des Landesverbandes ersetzt wird. Im Landtag ist der Daniel Schwert da ja auch dran. Von daher vielleicht mal auf ihn zu gehen. Ich weiß nicht, wie viel die da jetzt schon machen oder wie weit er da der Zuständige ist, aber da wurde gerade wieder was rumgeschickt. Ich gucke mal, ob es auch auf unserer Liste gelandet ist. Ich glaube, ja. Es hat natürlich einen Bezug zu NRW. Wir haben hier riesige Schweineschlachthöfe, Tönnies zum Beispiel. Wir haben riesige Hähnchen Zuchtbetriebe Wir haben die Möglichkeit für Fracking in NRW. Es trifft speziell auch NRW natürlich in weiten Teilen. Und da bis in die kleinste Kommune dann im Endeffekt mit Verbraucherschutz und allem drum und dran auch jeden Bürger. Also da ist nichts gegen einzuwenden, da auch eine NRW-Mitteilung zu schreiben. Aber doch nicht bitte vor der Bundes-PM. Bundes-PM ist schon raus heute Nachmittag, meine ich. Die ist längst weg. Gut, wenn es eine Bundes-PM gibt, wenn du einen wie auch immer gearteten Landesbezug herstellen kannst, ich bin nicht im Thema drin, deswegen weiß ich das einfach nicht. Ja, kannst du. Ich würde mich mit Simone Brandt, Verbraucherschutz, in Verbindung setzen und auch nochmal mit Daniel Schwert. Auf jeden Fall haben wir genügend Anlässe, auch in NRW, auch was Energie betrifft und Ähnliches, tatsächlich TTIP auch zu fürchten. Wir sind auch das größte Bundesland mit genau solchen Geschichten, die davon auch sehr betroffen sind. Also wie gesagt, eben auch Fracking oder Ähnliches mehr. TTIP bitte alles groß. Abgesehen von einer reinen PM fände ich es interessant, wenn Leute, die sich damit auskennen, ein bisschen was für die Website machen könnten. Also keine Ahnung, ob das jetzt ein Artikel ist oder halt eine Serie mit verschiedenen Texten oder Videos, die erklären, warum das halt böse ist und warum es auch für NRW böse ist, auf die dann verwiesen werden kann oder die sich auch unsere Leute dann angucken können, um das Thema zu verbreiten. Ja, das machen wir ja von der Projektgruppe TTIP. Da ist ja, gibt's ja sämtliche Links und die Videos von Bruno, das erste Erklärbär-Video und zig andere Sachen noch. Da ist reichlich Material vorhanden. Das muss dann nur möglichst weit gestreut werden, damit wir nicht nur piratenintern ein paar mehr informieren, sondern auch wirklich Bürger informieren. Ja, aber die ganzen Sachen würde ich gerne auch irgendwie auf unserer Seite verankert haben. Ich weiß zum Beispiel auch, dass es da diese Projektgruppe gibt oder dass total viel irgendwie durch die Social Media fliegt, aber wenn man sich jetzt so gezielt informieren will oder gar als Bürger, dann geht man ja eigentlich über diese Einstiegsseiten jetzt Bund, Land oder Ort und da fände ich es ganz gut, wenn wir das da auch draufpacken oder zumindest mit Links bestücken würden. Ich kann gerne auf die AGÖA-Mailingliste oder auch in PET sämtliche Links kopieren, wenn das hilft, die wir in unserem Projektgruppen-PET haben. Also im Moment steht ja auf der Homepage oben im Kopf diese Geschichte, was ist TAFTA, TTIP, das Regime der Konzerne, und da geht es dann direkt auf den Blog von Bruno. Ja, das ist einer der vielen Links, die wir haben. Aber wir haben natürlich auch Links zu allen möglichen Veröffentlichungen, die zum Teil sehr, sehr gut sind. Ob das jetzt ATTAC ist oder eine andere Organisation, ob das eine WDR-Sendung war oder eine Zeitungsgeschichte, da sind also zig Links mittlerweile zusammengekommen. Und all die Links zu externen Organisationen und Zeitungen oder so, die sollen bei uns auf die Seite? Das weiß ich nicht, was da auf die Seite alles soll. Nur ich habe sie, wie gesagt, alle und ich kann sie verlinken. Am schönsten wäre es natürlich, wenn irgendwas hier wenn wir Leute hätten, die sich dem Team Website zugehörig fühlen und dann eigene Blogbeiträge für uns machen könnten, also das ein bisschen umschreiben oder wenn es Piratenkram ist, direkt übernehmen oder so. Weil ich denke immer, so Linksammlungen, also inwiefern gehen Leute da wirklich hin, klicken sich durch und klicken sich dann auf einen Blog und auf eine Seite von irgendeinem NGO oder so. Das würde unsere Seite natürlich auch interessanter machen, wenn da ein paar aktuelle Inhalte wären, die dann ja noch was mit unserem Europaprogramm und so zu tun haben. Also da finde ich es ganz gut, einfach mal so ein bisschen zu gucken, zu sammeln, was man da draufpacken könnte. Ich persönlich habe leider auch keine Zeit, jetzt an der Website irgendwas zu machen oder da mitzuarbeiten. Nur wenn wir da irgend Leute für finden könnten, wäre es eine gute Sache, denke ich. Ich kann das machen. Ich muss sowieso mein Referat vorbereiten für Kerpen zu dem Thema. Dann kann ich, wenn ich das geschrieben habe, so schreiben, dass es auch jeder Bürger versteht. Das ist ja wichtig, also wirklich auch möglichst einfach und nicht mit vielen Abkürzungen und völlig ohne Links. Kann ich machen. Also die PM, die der Bund heute rausgegeben hat, oder war es gestern, die zielt schon sehr auf Bruno ab. Da würde ich, glaube ich, schwierig sehen, die einfach umzustricken auf NRW-Leute. Da ist einfach nicht damit getan, jemand anders das Statement geben zu lassen. Da müssen wir uns tatsächlich was Eigenes ausdenken, einen eigenen Bezug. Also ich würde sagen, super, wenn Sami was macht. Also für Blog, Erklärblogs. Ich würde an dieser Stelle nicht das Gefühl, dass wir eine PM machen sollten, sondern dass wir eher die Fraktion anstoßen sollten. Die hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Und ich würde gerne unsere Kandidaten auf der Liste alle ansprechen, ob sie sich auch mit Blogbeiträgen zu dem Thema aus der Deckung wagen wollen. Du musst schon sehr viel gelesen haben von Anfang an, um da aus all dem, was geschrieben ist, ein Exzerpt zu ziehen, was leicht verständlich ist, was möglichst alle relevanten Punkte, die wirklich auch uns in NRW betreffen, anspricht. Und wie gesagt, das kann ich gerne machen. Bis wann wollt ihr das haben? Und sagt, ich kriege das ja immer. Ja, nee, das ist was überhaupt nicht geht. Ich habe Hucke voll wegen TTIP schon mit allen möglichen Realverabredungen hier mit Attac und sonst wem. Also das kann ich, da komme ich zu am Wochenende. Ja, mach's nach deinem Tempo. Okay. Halt's dir einfach auf die To-Do-Liste und mach's nach deinem Tempo. Wir haben dieses Problem noch ein paar Tage länger. Okay, und bis ich es dann weiter verlinke oder veröffentliche auf meinem Blog, kriegt natürlich erst ihr es oder wir es, damit dann das da auch das erste Mal erscheint. Gut. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Paki und der Foti sich damit sicherlich auch beschäftigt haben werden. Vielleicht auch Jens und Jill. Keine Ahnung, ich hoffe mal. Paki, ja. Und dass wir da dann aus allen Rohren quasi schießen. Allerdings eben Blogbeiträgen, die wir dann eventuell von Foti kommen oder so, können wir es auch mal als PM mit rausgeben. Aber mir ist wichtig, dass unsere Follower auf Facebook und Google Plus und unsere Leser des Blogs es einfach mal verstehen und so. Ich möchte mich auch ganz so gerne mal verstehen, ich verstehe es auch nicht. Dann nochmal die Werbung dafür, dass es ja nett wäre, jetzt bei Gelegenheit dann mal ein Mumble-Treffen oder so dazu zu machen, dass wir so eine Art Timeline ausarbeiten und dann zum Beispiel uns als Ziel setzen, dass wir jetzt, keine Ahnung, jede Woche, alle zwei Wochen, jeden Monat irgendwas Nettes, Neues raushauen und dann gezielt gucken können, wann fragen wir jetzt Paki, ob er für in zwei Wochen was machen kann, wann fragen wir jetzt Foti, ob er für in drei Wochen was machen kann und so. Also wollte nicht irgendjemand auch ein Doodle aufgesetzt haben? Not sure. Ich hatte so halb in Erinnerung, dass du das machen wolltest. Nee, Doodle habe ich noch nie auf eins aufgesetzt, deswegen wollte ich das sicherlich nicht machen. Okay. Aber ich glaube, das war der Bernd. Ja, kann auch sein. Doodle jetzt wozu? Für welchen Termin? Für eine Planung, wie wir jetzt so Öffentlichkeitsarbeit fahren bis zur den Wahl. Für eine Mumble-Sitzung, die in etwas spezielleren Form sich nur mit einem Thema beschäftigt. Okay, ich wollte nur sagen, dass ich vom 20.01. bis 24.01. nicht da bin. Das sind leider alles Wochentage. Bin ich in Berlin. Ja, das brauchst du jetzt nicht sagen, weil warte einfach das Doodle. Okay, dann geht es einfach mal davon aus, dass wir als erstes von Sami was bekommen und ich frage dann mal den Paki und den Foti erstmal, ob wir dann für ihn zwei oder drei Wochen was haben können. Gut, haben wir noch was an neuen Themen, neue PMs und so? Ja, für eine PM ist dann leider zu spät, aber das steht hier auch, glaube ich, schon in den Zeitungen. Morgen ist im Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn zu WikiLeaks Daniel Domscheit-Berg. Ich denke, es ist wirklich zu spät. Und da wir noch nicht die Einladung haben zum LPT, können wir da auch noch nichts machen vorab oder ähnliches. Steht denn das LPT-Datum nun fest? Ja klar, 1. April, Wochenende, das steht fest. Okay. Das ist Nur die Einladung des Landesvorstandes fehlt noch und vorher rühre ich da kaum einen Finger. Abend. Hi Marco. Guten Abend. Ja, gut. Nächstes Thema. Gut, dann haben wir das. Wo wir gleich zum Krähennest kommen, wird die Sache mit dem Daniel irgendwie aufgezeichnet? Weiß da irgendwer was? Ich weiß gerade nicht, von was für einer Sache du redest. Sag mit dem Daniel Domstadtberg. Jetzt habe ich gar nichts verstanden. Die Sache mit dem Daniel Domstadtberg. Ich habe den Vortrag, den hat Daniel mir geschickt. Ob da aufgezeichnet wird im Heinz-Nixdorf-Forum, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, dass der WDR da ist und dass die das aufzeichnen werden. Die Frage ist eigentlich nur, macht es irgendwer von uns? Wenn nicht, dann ist auch gut. Kann keiner machen. Nur jemand, der offiziell die Erlaubnis dazu hätte. Das ist ja eine offizielle Veranstaltung im Heinz-Nixdorf-Forum. Gut. Presse aus dem RT ist nichts. Aber wie gesagt, ich habe den gesamten Vortrag schon. Ja. Ist irgendwas besonders bei Social Media passiert bei euch? Nichts Dramatisches. Ich sehe gerade, es gab gestern eine Hier und Heute Reportage, in der Lamla war. Sollten wir verteilen. Ja, ist auch auf YouTube. Ja, habe ich gerade auf YouTube, also auf bei Mobile gefunden. Darf ich kurz fragen, wo ihr seid? Im Pad? 75. Wir sind bei dem Social Media. Ich habe mal den YouTube-Link hier eingestellt, dann kann man das gleich auf Facebook auch verteilen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Olarius, wenn ich dich ablösen soll, sag Bescheid, du klingst nicht gut. Oh, alles gut, alles gut. Okay. Nur verschnupft und deswegen ein bisschen schwierig manchmal. Wo sind wir? Social Media hatten wir Lukas Lambert. Ja, genau. War Christopher irgendwas auf Facebook Interessantes? Ja, während des... ich überlege gerade. Also jetzt nichts irgendwie Überdurchschnittliches. Es ist halt in letzter Zeit generell so nach meinem Gefühl ein bisschen zurückgegangen von den Reaktionen her. Aber es ist jetzt nichts Dramatisches. War die lustige Diskussion, die auf Twitter über die Fahnen geführt wurde, auch für Facebook online? Oder? Nee, also lag, glaube ich, einfach daran, dass auf Facebook hauptsächlich... Auswärtige, sage ich mal, also Leute, die gar nicht so unbedingt in der Partei aktiv sind, sich melden und das gar nicht mitbekommen haben, zum Glück, also die Diskussion darüber. Gut, das war auch eine rein interne Diskussion. Ja, die auch. Ja, und ich glaube nicht, dass sie vorbei ist, also der BPT 14.2 kann kommen. Wird ein Flaggenmeer, genau. Also im Moment geht die Entschuldigung, ich sag's nur ganz kurz, im Moment geht die Diskussion darum, ein Statement zu geben, das generell nur unsere Partei ihre eigenen Fahnen aufhängt und Flyer auf den Tischen sowieso nicht. Und ansonsten soll es unter Umständen eine Liquid Feedback Linie geben, genau zu dem Thema. Und im Großen und Ganzen ist das Statement wohl so, geht in die Richtung, die Piraten sind Antifaschisten. Unter der Fahne Antifa sind aber leider nicht nur, aber auch Gewaltbereite. Und deswegen können wir uns damit nicht identifizieren, denn wir nehmen sich immer jegliche Art von Gewalt ab. Der Herr Boko hatte sowieso auf Twitter geäußert, dass er, wenn er nochmal vor die Entscheidung gestellt werden würde, sich nicht sicher wäre, ob er die Entscheidung nochmal so treffen würde. Ja, er hat sich auch nicht alleine getroffen. Ist okay, nur das so wird es weitergehen. Diskussion eigentlich jetzt nicht hier hinholen. Eben ist wohl auch nicht. Dann kommt ganz viel aus dem Krähennest. Oh ja, unter Website steht, man muss den Banner von Snowden Art rausnehmen. Genau, also das habe ich gerade reingeschrieben und dass die PM rausgegangen ist, einfach nur so zur Info. Ja, das mit dem Banner gebe ich mal im Pack hier weiter. Möchte jemand über das Krähennest reden? Bin ich also fast der Einzige. Hat immer noch keiner außer Packi Zugang? Wir müssen sehen, dass wir ihm noch viel mehr abnehmen, der hat zu viel um die Ohren. Ja. Also ich habe mich nicht rausgenommen damals. Ich habe Zugang, aber ich kann nur normale Beiträge schreiben und da sonst nichts machen. Wer hätte denn Lust, einen Admin-Zugang zu kriegen. Also sollten wir irgendwen aus unserem Kreis dann fragen, damit solche Sachen gemacht werden können. Ich weiß nicht, wie inflationär die verteilen. Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall auch noch brauchen und hoffe immer, dass ich ihn kriege, aber wie gesagt, bisher ist noch nicht passiert. Mal gucken. Hast du angefragt bei der Technik? Paki sagt die ganze Zeit, er wird mir das mal machen. Vielleicht kann man für den Bernd auch direkt mit beantragen. Ich glaube, Bernd kennt sich da auch ganz gut aus. Also mir würde ein Admin recht nichts nutzen, weil ich kann auch nicht mehr als Beiträge schreiben. Sonst, Solarius, guck doch mal auf dem Technikportal, wer da zuständig ist und schreib demjenigen einfach direkt ein Ticket, dass es gar nicht über Paki gehen muss. Ja, kommt auch. Gut, Krähen jetzt nochmal versuchen. Also wir haben in der Summe, nur mal so um eine Zahl zu nennen, 300 Gigabyte Daten verursacht. Das sind... Ja, wie gesagt, mit Monopol zusammen und die Bundeswebseite, also insbesondere für die Bundeswebseite produziert. Wir haben fast alle Kandidaten auf Video gebannt, so zwischen 3 und 5 Minuten ein Kurzinterview, so nach dem Motto, was wollen wir, für was stehen wir? Und haben dann mit denen, die auf der Liste gelandet sind, ich glaube mit den ersten 5 oder 6 sind fast alle dabei gewesen, mit denen dann ein Abschlussinterview und ein Statement gemacht wurde. Ja, die Pressekonferenz haben wir aufgezeichnet. Die, ich weiß gar nicht, ob die schon draußen ist, müsste ich Bernd fragen, weil der die Daten momentan im Forum hat. Wie gesagt, 20 Stunden Audioaufnahme alleine aus dem Radio heraus. Und da werden wir also mit Sicherheit noch 14 Tage zu tun haben, um die ganzen Daten entsprechend aufzubereiten, weil das ist echt ein ganz schöner Wust an Daten, die da zusammengekommen sind. Kurz, wir sind, also Krähennest und Radio, auch wenn ich es dann nur in das Radio gepackt habe, in der Summe 12 Leute gewesen, die dort gewirkt und gewirbelt haben. Das war unglaublich, also derartig produktiv bin ich auf einem Bundesparteitag mit Output auch noch nie gewesen. Wir sind mit teils 4 Moderatoren gleichzeitig am Radio machen gewesen, haben in der Tat es geschafft, eine Kurzzusammenfassung zu schreiben, zu jedem, der sich vorstellt und die, während er gefragt wurde, bist du oder hast du genug Zeit gehabt, um mich vorzustellen, ist diese ganze Geschichte moderiert worden und gleichzeitig abgesendet worden in den Live-Blog ins Netz. Link kommt gleich noch im Anschluss. Und es war irre. Also wir haben im Grunde genommen wesentlich mehr Output als die Flaschenpost und die Bundespresse zusammen gehabt. Das war irre. Also es war Wahnsinn. Also sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Und wie gesagt, wir haben dann die Rede von der Amelia Andersdotter. Die hatte eine Minute hat die geredet und da war auch die komplette deutsche Übersetzung schon raus. Das hatte ich in der Nacht zuvor schon vorbereitet, die ganze Geschichte mit allem drum und dran. Wie gesagt, Fun Fact nebenher, wir haben es geschafft, dass die dpa tatsächlich auf uns verlinkt. Kleine nette Geschichte zumindest. Und ja, also wie gesagt, und den besten Platz hatten wir auf dem Bundesparteitag, hinten in der Regie, oben im Turm, inklusive eigenem Balkon, war geil. Wie gesagt, Kurzfazit, sowas habe ich echt nicht erlebt. Der Christoph hatte uns einen Live-Ticker mehr oder weniger zurechtgebaut, die wir eigentlich nur nutzen wollten, so nach dem Motto, jetzt ist der dran und jetzt ist der dran. Dass die dort oben mit dem Robert Stein-Holzheim, Mixter Tobi und Bernd und dort oben tatsächlich dann die Komplettzusammenfassung schreiben, damit war überhaupt nicht zu rechnen. Also, und das war irre einfach. Also, wie gesagt, sowas muss man erstmal erlebt haben. Das in kurz. Super Sache. Ihr wart schon klasse. Willkommen. So wunderbar. Versucht zu applaudieren. Kann gerade nicht. Hervorragende Arbeit und es war wirklich ein geiler Platz, ich war da oben. ja, das ist echt schön da oben. Ich nicht, ich hatte dafür keine Akkreditierung. ganz kurz noch, wir haben auch Zuhörer gehabt. Also der Peak war bei 25 Leuten. Der Durchschnitt waren etwa 12, 14 Mann, die also ständig zugehört haben. Ich habe Rückmeldung aus Schweden. Tatsächlich, wir hatten in Schweden, der mitgehört hat die ganze Zeit. Ich hatte Rückmeldung hier von jemandem aus Dortmund, der mitgehört hat und noch 2, 3 andere per Mail. die sich gemeldet haben und die ganze Geschichte für hervorragend befanden. Ein Kritikpunkt gab es im Übrigen auch, dass wir den einen oder anderen Kommentar, insbesondere dann später zu den Anträgen abgegeben haben, man durchaus als wertend bezeichnen kann. Mit dem Unterschied, es ist halt ein Kommentar von irgendeinem, sei so, Redakteur. Aber da werden wir definitiv uns auch nochmal drüber unterhalten. Ich werde die ganzen Logs oder die ganzen Daten noch auswerten, also die beiden Parteitage mir noch anhören, was kommentiert worden ist. Ob wir da eventuell was ändern müssen oder ob wir so frei in unserem Handeln bleiben. Also ist, wie gesagt, das nur so als Zusatzinfo. Das ist letztlich, es ist von Piraten für Piraten und es ist euch überlassen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch da ein bisschen beschränken, dann solltet ihr das tun. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist gut so, wie es ist, dann macht es so. Das auf jeden Fall, klar. Wäre auch jetzt hier der falsche Ort, darüber zu reden. Das ist eure Sache. Okay. Ich gehe mal kurz weiter. Oder möchte noch jemand was sagen? Also außer, dass wir natürlich loben müssen, das Krähen, dass wir das Leben bekommen. Wie immer. Würde ich jetzt gerne zum Kompass rübergehen. Der letzte Kompass für 2013 ist im Druck. Okay. Der 14.1er ist in Vorbereitung. Okay. Ja, mit dem 2013-4 hat es personelle Probleme gegeben. Deswegen ist er jetzt erst im Druck. Ja. Der sollte ursprünglich zum BPT fertig sein. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht ist. Schlimm ist. Was ist das, war das Thema jetzt 2013-4? Das Thema vom letzten weiß ich gar nicht. Der nächste hat was mit der Europawahl zu tun. Ja, das ist ja naheliegend. Gut. Dann hat jemand was reingeschrieben. Ein Link-Tandem nach Brüssel. Das sind Julia Reda und Gilles Bordelais. Und da stehen dann auch die drei Schwerpunkte drin. Einen vom BUFO, einen von den Kandidaten von den dreien und einen von der Basis Gewählten. Das ist eine schöne Seite, die wir auch weiter verteilen sollten. Ich glaube, sonst ist da gar nicht so viel zu sagen. Der Monopol hat dazu aufgerufen, dass aus der Basis vielleicht ganz häufig in das freie Feld noch zu dem dritten Themenschwerpunkt noch kommen sollte. Piraten, die Europapartei. Ja. Das ist nur meiner Meinung nach eh schon drin. Gut. Ja, ich habe es gleich auf Google Plus geteilt, deswegen war ich gerade abgelenkt. Also zwei Themen, Schwerpunkte stehen fest. Es gefällt mir außerordentlich, als Asylpolitik dazugehört, sehr darüber geärgert, dass das im Bundestagswahlkampf kein Thema war. Aber das ist wieder ein Kommentar, der völlig unnötig hier ist. Machen wir mit der Sitzung weiter. Hier ist noch ein Link zum Feedback-Pad zum WPT, vom Pressesprecherteam. Ja, das habe ich einfach mal reingepackt, nur zur Info. Man kann mal reingucken, irgendwie, was da an Feedback gegeben wird. Gegebenenfalls vielleicht auch der ein oder andere ein Ereignis noch mit reinbringen. Erst noch mal zur Info. Das ist vom Content-Team, ja? Nee, eigentlich ging das raus als Feedback-Team, Feedback-Pad von allem, was mit Presse zu tun hat. Hallo? Jo. Ja? Ich höre nichts mehr. Doch, sie sagten gerade gar nichts. Ah, okay, es sagte gerade keiner was, dann ist gut. Das kann schon mal vorkommen. Wenn man einfach so ein Pad an hier reinschmeißt und man dann da reinguckt, kommt das vor. Habt ihr mal den Link da? Im Pad steht der Link und Zeile 133. Den Pad zum Link, meine ich? Im C. Nochmal genannt. Der steht im C. Okay, so, wir sind jetzt Zeile 136 quasi. 8. 9. März ist Medientagung in Frankfurt. Genau, also das ist, soweit ich weiß, angeplant. Nach dem letzten Treffen in Dresden. Da wird es sicher ähnlich wie das bei den anderen, ja, ich sag mal, B-Press, also reinen Pressetreffen, wieder zu einer größeren Zusammenkunft führen. Und da werden wir sicher dann auch überlegen müssen, wer da damit hinfährt. Ich habe es einfach mal reingeschrieben, das kann man für die nächsten Sitzungen mit drin behalten und dann mal überlegen, zu gegebener Zeit vorher, wer da ein bisschen mag. Dann. Du meinst jetzt, Uwe, du meinst Frankfurt? Ja. Gut, da schreibt der Volker gerade den, Volker ist es doch, den Termin am 18. und 19. rein. Das Schulungswochenende in Gerben. Jetzt ist es wieder weg. Ich habe es gerade nur verschoben. In den Januar. Was natürlich bedeutet, dass wir zwei Wochenenden nacheinander arbeiten dürfen. Hervorragend. Gerne für die Piraten unterwegs. Ja, also 18. und 19. ist die Schulung in Kerpen. Ich gehe davon aus, dass es wieder ein Projekt von Bernd und Jan ist. Genau. Genau. Gut. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was passiert da? Da wird ein Wochenende lang werden Piraten in Sachen Kommunalratsarbeit, solche Sachen geschult. Großartige Sache. Ich schreibe mir dann mal auf die Agenda, dass ich da den beiden mal anspreche, wegen Presse. Ob wir dann eine PM zu machen oder sonst irgendwas. Eine PM ist eigentlich Quatsch, das ist ja nur eine Schulung intern. Ja, ich denke auch, interne Sachen brauchen wir nicht als PM rauszubringen. Ja. Aber gegebenenfalls auf die Seite packen oder so. Ja. Gut. Dann gibt es noch den Tipper. Am 25.01. für den wird klassischerweise immer eine PM gemacht, weil das ja eine größere Veranstaltung ist und eben auch sehr schön zeigt, wie Piraten, also eine Mitmachpartei sind und wirklich alle mitarbeiten können, wer kommen will und so. Dann sollte man das auf jeden Fall der kommunalen Presse, aber auch der Landespresse anzeigen. Da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon zugesagt, das war ungefähr drei Wochen vorher, das wäre ziemlich genau jetzt knapp gewesen, Save the Date Info an die Redaktion geben und 10 Tage vorher ungefähr eine konkrete Pressemeldung mit Inhalten auch weitergeben. Also Save the Date heißt, du machst einfach nur in 2 Sätze quasi. Ja, quasi als Info in die Redaktion. Am 25. Januar findet bei euch in Düsseldorf statt. Wenn ihr Lust habt, seid gerne herzlich eingeladen, dabei zu sein. Meinst du das jetzt kommunal oder NRW-weit? Ja, ich kann den Tag der politischen Arbeit noch gar nicht einschätzen. Deswegen kann ich da nicht wirklich zu sagen, welcher Verteiler da Sinn machen würde. Also in früheren Zeiten trafen sich da so um die 100 Piraten NRW-weit. Manchmal ja. 120. Genau, ungefähr. Und beim letzten Mal haben wir eine PM rausgegeben, ich glaube ungefähr 10 Tage vorher, NRW-weit. Ja, hatten wir letztes Mal auch schon besprochen. Ne? Also da gab es vor 2 Jahren, da gab es auch Leute, die da mal dabei waren, so vom WDR-Radio und so, zumindest in Dortmund auf dem TDPA. Mei, ich weiß es nicht, was wir machen. Ja. Also, das nächste Date mal kümmern und da brauchen wir keine großen Informationen zu. Und nur mal so als Info, also wenn da mehr geschrieben werden sollte als Save the Date, könnte man erwähnen, dass Fraktionsmitglieder einen Slot haben und über parlamentarische Arbeit was erzählen wollen und natürlich einen Schwerpunkt auch Kommunales ist in jeder Hinsicht auch auf dem TDPA. Magst du die 3 Sätze eben im Protokoll festhalten, damit wir das irgendwie nachher dann verwurschteln können? Ich würde mir da gerne etwas mehr Gedanken zu machen, weil jetzt bin ich auch schon ein bisschen ausgelaugt, das ist meine 3. Mumble-Sitzung heute. Und das vielleicht einfach in ein separates Pad packen, dann kann irgendjemand irgendwas dazu schreiben. Ja, Weltklasse. Ja. Gut, mache ich morgen. Schick ich rum. Gut, der nächste Termin ist dann im Mai, Occupy. Geht mal davon aus, das müssen wir jetzt nicht heute besprechen. Ja, ich habe es mal folgendermaßen reingepackt. Der Hintergrund ist, dass die Bundespartei bzw. Leute aus dem Polgef-Team und Leute, die sich darum kümmern, Dinge zu tun, überlegen, ob man im Mai halt als Bündnispartner mitmacht, als wie gesagt, als Bündnispartner bei diesem Blockupy Camp. Ich habe ein paar Links dazu mal reingepackt, vielleicht kann man oder könnt ihr mal damit draufgehen, vielleicht nicht heute, sodass wir das nächste Woche nochmal besprechen, denn ich bin da ein bisschen skeptisch, ob uns das was bringt, so kurz vor der Wahl, oder ob uns das nicht gegebenenfalls eher, ich sag mal, Wähler verschreckt. Da dann ja gegebenenfalls da auch einige oder viele Piraten von NRW mit hinfahren, beziehungsweise wir uns da auch mit dran beteiligen als großes Bundesland, habe ich es einfach mal jetzt schon für Mai reingepackt, dass das im Moment im Gespräch ist. Und da sollte sich jeder mal eine Meinung drüber bilden. Denke ich. Gut. Gut, gut. Also prinzipiell finde ich die Idee nicht ziemlich gut. Guck mal da noch rein. Unter Sonstiges hatte ich... Halt, warte, stopp. Ich habe mal eine Frage. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber am 1. Februar soll wieder ein International Day of Privacy sein. Weiß irgendjemand irgendwas? Ich finde nämlich auch nichts im Netz. Ich habe vom 29. Januar gehört. Oh. Ich habe das bei einem von den 30C3-Videos gehört, aber jetzt in Piratenkreisen noch nicht wirklich. 29. Januar wäre ja mitten in der Woche. Ja. Keine Ahnung. Okay, ich höre mal weiter. Ja. Ja, und sonstiges hatte ich nur das eine Pad gestellt, wo der Bernd so Struktursachen reingepackt hatte. Hat noch sonst jemand Sonstiges? Nur eine kleine Anmerkung. Mit dem letzten Protokoll und der Aufzeichnung von der letzten Sitzung hatte ich bereits ein neues Protokoll-Pad angelegt für diese Sitzung. Ich kenne das auch so aus anderen Gruppierungen, dass man das Protokollpad sofort nach der letzten Sitzung wieder zur Verfügung stellt, weil wenn Leute dann schon wissen, dass sie nicht da sind können, haben sie mehr oder weniger viel Zeit, sich einzutragen, dass sie abwesend sind oder irgendwelche Termine reinzublocken. Du brauchst die Gründe gar nicht aufzählen. Mehr Kulpa, mehr maximal Kulpa, ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung. Nein, ist ja gar nicht schlimm. Nur wenn wir das vielleicht in Zukunft so machen, ich fände das gut. Ich finde es auch gut, wenn wir es jetzt im Datum mit dem Datumsformat als Namen haben, weil man dann so schnell und unkompliziert aus dem Kopf das da niederschreiben kann. Wie möchtest du das dann genau haben? Also bisher war es meistens so Sitzung AGÖA und dann das Datum. Nicht im Protokoll, im Wiki oder so jetzt, sondern ich meine jetzt nur den die Pad-URL. Also jetzt haben wir ja 070114, dass man so rum oder meinetwegen auch mit dem Jahr vorne und dem Tag hinten macht, statt den Nummern einfach. Yes. War gar nicht so doof, ne? Also Sitzungsdatum statt fortlaufender Nummerierung. Gut. Dann würde ich sagen, Sonstiges. Noch irgendwas? Wenn nein, dann schließe ich jetzt die Sitzung um 22 Uhr. Wally kann aufnehmen. Danke für die Sitzung. Danke, Holger. Danke für die Leitung, Holger. Gerne, ja. Gerne. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Jo, euch gleichfalls. Auch. Ebenso. Ciao. Bye. Aufnahme stoppen. Jo, ich hab's gehört. Das Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.